Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Erlebnishotel. Erster Teil. Mein neuer Klient lud mich zu einem Italiener ein. Ich aß von der Vorspeise bis zum Dessert eine Menge Leckereien und übte mich im Smalltalk. Erst mit der Rechnung kam Herr Dorr zur Sache. Ich war in einem Erlebnishotel. 4 Nächte, etwas außerhalb der Stadt. Und was haben Sie dort erlebt? Ich bin ausgeraubt worden. Und das ist Ihnen erst heute aufgefallen? Nein, aber die Sache ist delikat. Sie waren nicht alleine in dem Hotel? Doch, ganz alleine. Aber ich war krank geschrieben. Ich langweilte mich. Da kam mir die Idee, in ein Hotel zu fahren, um einmal etwas anderes zu erleben. Dieses Hotel bietet ganz unterschiedliche Zimmer an. Man verbringt jeweils nur eine Nacht in einem Zimmer. Und in einem der Zimmer trafen Sie auf Ihren Chef, der es mit Ihrer Frau trieb. Ich bin Single und mein Chef ist eine Frau, die kaum in solchen Hotels absteigen würde. Das Hotel ist nicht gerade First Class. Aber es bietet Erlebnisse. Genau. Ausgeraubt zu werden ist ein tolles Erlebnis. Das war kein Spiel, das war echt. Das Geld kann ich verkraften, aber die Uhr gehört einem Kollegen. Eine sehr teure Uhr, beinahe ein Einzelstück. Ich habe sie lediglich für ein paar Tage ausgeliehen. Ich muss die Uhr wiederhaben. Verstehe. Ich soll die Uhr besorgen und Ihnen damit Ärger ersparen. Genau. Und wie viel ist Ihnen der ersparte Ärger wert? Wenn Sie die Sache schnell und diskret erledigen, bin ich gerne bereit, ein Monatsgehalt zu investieren. Sie sind sicherlich eine hervorragend verdienende Führungskraft. Die Zeiten sind nicht mehr so wie früher. Ich arbeite auf Provision, war oft krank in letzter Zeit. Mehr als 3.000 habe ich in den letzten Monaten nie verdient. Ich tat so, als seien 3.000er gerade gut genug, um meine Brieftasche für ein paar Stunden zu füllen, rechnete aber insgeheim bereits aus, wie hoch mein Stundenlohn sein würde, wenn ich diesen läppischen Fall an einem Nachmittag lösen könnte. Am nächsten Morgen besuchte ich das Hotel. Wie viele Nächte möchten Sie bei uns verbringen? Eine Nacht sollte fürs Erste genügen. Interessant wird es erst ab 3 Nächten. Interessant für wen? Für mich oder für Ihre Kasse? Wir bieten ein einmaliges Erlebnis für alle Menschen, die an Flugangst leiden. Sind die Zimmer mit einem Flugsimulator ausgerüstet? Wir entführen Sie, wohin Sie möchten, ohne auch nur eine Flugstunde. Sie müssen lediglich das Zimmer wechseln, um auf einem anderen Kontinent anzukommen. Wohin zieht es Sie für diese eine Nacht? Vielleicht nach New York? New York ist nicht schlecht. Liegt das Zimmer beim Central Park oder eher im Village? Lassen Sie sich überraschen. Sie gab ihrem Mann eine Plastikkarte und dieser führte mich zum Lift. Es dauerte unendlich lange, bis wir im 2. Stock ankamen. Der Lift war für Reisende mit extremer Flugangst konzipiert worden. Er bewegte sich nur wenige Zentimeter pro Sekunde. Als wir endlich das Zimmer betraten, schlug mir New York mit voller Wucht entgegen. Wie gefällt es Ihnen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es riecht ein wenig streng. Wir bemühen uns, die Geräuschkulisse und den Geruch möglichst authentisch zu gestalten. In den Subway-Stationen riecht es meist nach Urin, aber gleich wird das Programm umschalten auf oberirdisch. Sie können mit der Fernbedienung die Perspektive wechseln. Von der 6th Avenue bis zur Lexington Avenue oder in die andere Richtung bis zur 9th Avenue. Und natürlich auch vertikal, von der 57. Straße bis runter nach Soho. Nicht schlecht. Und was ist mit den anderen Zimmern? Brooklyn, Queens und die Bronx? Die Zimmer sind verschiedenen Städten und Ländern gewidmet. Sie können bei uns Griechisch, Thailändisch, Arabisch, Isländisch, Südamerikanisch, Französisch oder auch Österreichisch übernachten. Authentische Geräusche und Gerüche rund um die Uhr. Selbstverständlich passt sich die Lautstärke der jeweiligen Tageszeit an. Und wenn ich nichts mehr hören mag? Dann empfehle ich eine Nacht in unserem Wüstenzimmer oder der Arktis. Selbstverständlich lassen sich die Temperaturen im Zimmer regulieren. Von authentisch bis gemütlich ist alles möglich. Und das Essen und die Getränke sind ebenfalls authentisch. Sie können zwischen zwei Menüs wählen. Entweder Schnitzel mit Pommes oder Pommes mit Schnitzel. Unsere Küche wird gerade renoviert, deshalb das eingeschränkte Angebot. Und wie sieht es mit Kentucky Bourbon aus? Alle Zimmer sind mit Minibars ausgestattet. Sie können mich oder meine Frau jederzeit erreichen, indem Sie auf dem Telefon die Doppel-Null wählen. Er ging und ich schaute mich in dem Zimmer um. Ich fand weder eingebaute Kameras noch versteckte Räuber. Dafür fand ich eine, bis auf ein trübes Wässerchen, leergeräumte Minibar. Ich suchte eine Treppe, fand aber nur den langsamen Lift. Ein wenig älter und weiser näherte ich mich der Bar, die aber geschlossen war. Ein lausiger Service. Ist Ihre Minibar auch leer? Vielleicht wird sie erst im Laufe des Abends aufgefüllt. Vergessen Sie's. Ich bin seit 3 Tagen hier und es rührt sich nichts. Weshalb ziehen Sie nicht weiter? Es gibt unzählige Hotels, die man ohne Flugzeug erreichen kann. Aber keines, in dem man sicher ist vor Stechmücken und Fliegen. Sie leiden an Mückenangst? Seit ich in einem Artikel gelesen habe, was für Krankheiten durch Stechmücken übertragen werden können, reise ich nicht mehr in den Süden. Aber ich vermisse den Süden. Deshalb bin ich hier. Heute Nacht in Kairo. Gestern war ich in Bangkok. Und Sie? New York. Ist auch nicht schlecht. Aber das ist alles nichts gegen Kairo. Die lauteste Stadt der Welt. Und diese Gerüche. Wie viele Zimmer hat das Hotel? 44. Aber nur 20 sind mit dem Geräusch- und Geruchssystem ausgerüstet. Besonders erfolgreich scheint das Hotel nicht zu sein. Sie sind der erste neue Gast seit 3 Tagen. Außer uns ist nur noch ein Deutscher hier. Hat gerade ins mexikanische Zimmer gewechselt. Was arbeiten Sie? Er begann, unnötige Fragen zu stellen, und das mag ich nicht besonders. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, einen schnellen Abgang. Als ich mich ein wenig umschaute, fand ich eine Treppe, die jedoch schon im 1. Stockwerk endete. Ich ging durch die Gänge und landete vor einer Zimmertür, die nur angelehnt war. Aus dem Zimmer kam mexikanisches Ambiente und im Zimmer lag eine deutsche Leiche. Morde bringen allerlei Unannehmlichkeiten mit sich, zum Beispiel Polizeibeamte, die lästige Fragen stellen. Ich hatte genug Zeit, um mir eine nette Geschichte auszudenken, die dem ermittelnden Beamten jedoch nicht sehr gut gefiel. Sie haben in einem Wettbewerb gewonnen, Maloney? Eine Übernachtung in diesem Hotel? Üble Sache, Maloney. Niemand gewinnt heute mehr in einem Wettbewerb. Das wird doch alles manipuliert. Meine Frau macht alle Wettbewerbe mit, seit über 20 Jahren. Gewonnen hat sie immer nur Kugelschreiber, die nicht schreiben, oder Ketten, die bereits auseinanderfallen, wenn man sie anschaut. Und einen Ehemann, den man nicht mehr zurückgeben kann, weil man sonst eine Konventionalstrafe bezahlen müsste. In diesem Zimmer wurde ein Gast ermordet. Und Sie sind natürlich ganz zufällig in der Nähe. Was ist das eigentlich für ein Lärm? Was riecht hier so seltsam? Mexiko. Das Hotel bietet geräuschvolle Zimmer und internationalen Gestank. Ach so, eines dieser Erlebnisdinger. Ich war vor 2 Monaten in einem Restaurant, das ebenfalls Erlebnisastronomie anbietet. Nicht Astro, sondern Gastro. Kommt vom lateinischen Gastritis. Überall wird so etwas angeboten. Die Welt ist außer den Fugen, Maloney. Und wer schafft es, Essen genügt nicht mehr. Man muss auch noch den Clown dazu spielen. Wir waren in einem Restaurant Alpenblick. Da lagen richtige Kuhfladen zwischen den Tischen und ein Fahnenschwinger ersetzte den Ventilator. Man könnte die Polizeikantine in einen Erlebnispark umfunktionieren. Die Leute müssten zwischen übelriechenden Menüs wählen und alle halbe Stunde würde jemand auf der Flucht erschossen. Bei uns geht alles mit rechten Dingen zu und her. Nicht wie in anderen Ländern, wo man Kinder in den Knast steckt, weil sie bei Doktorspielen erwischt werden. Bei uns werden nicht einmal die richtigen Doktoren in den Knast gesteckt, wenn sie mit ihren Patientinnen spielen. Und was ist mit der Leiche? Hat sich der Mann selbst erstickt? Ist ihm vielleicht das mexikanische Klima nicht bekommen? Der Mann wurde erwürgt. Ein deutscher Tourist. Seit 4 Tagen in diesem Hotel. Seltsam ist nur, dass sonst kaum Gäste im Hotel sind. Außer Ihnen und einem jungen Mann und natürlich die Besitzer. Herr Spuler sagte aus, dass um 18 Uhr eine Frau das Hotel betreten hat. Haben Sie die Frau gesehen, Maloney? Ich sagte ihm, dass ich um 18 Uhr vergeblich nach einem Drink Ausschau gehalten hatte, was er hämisch grinsend notierte. 2 Stunden später saß ich wieder an der Bar und wartete weiterhin vergeblich auf einen Whisky. Da verhielt ich gratis einen Ehestreit. Wir hätten von Anfang an auf Kultur setzen sollen. Kultur, Kultur. Wer will denn heute noch Kultur? Du siehst ja, was mit dieser Expo passiert. Kein Geld, keine Kultur. Zuerst muss man Kohle machen, danach kann man sich der Kultur widmen. Wir sollten die oberen Stockwerke umbauen und Swingerpartys veranstalten. Das ist doch langweilig. Das sieht man in jedem Fernsehmagazin. Ist doch alles längst passé. Lyrikabende und Glasbläser, das möchten die Leute sehen. Glasbläser, die auf der Bühne ein Bierglas blasen? Ihr Bruder ist Glasbläser. Er ist ein Künstler. Sie könnten Ihr Hotel ungemein aufwerten, wenn Sie anstatt neue Gläser zu blasen, die alten anständig füllen würden. Nächste Woche wird alles besser. Wir kriegen ein Darlehen und können die oberen Stockwerke endlich umbauen. Und ein paar Flaschen einkaufen. Wenn Sie bis nächste Woche bleiben, spendiere ich Ihnen eine Flasche. Bourbon oder Scotch? Bier. Ich bedankte mich für das großzügige Angebot und ging in mein Zimmer. Mein Klient freute sich über meinen Anruf und er wollte mich unbedingt treffen. Als ich ihm von der Leiche erzählte, freute er sich nur noch kleinlaut. Aber treffen wollte er mich noch immer. Ich nannte ihm eine gemütliche Bar, die auch nach Mitternacht offen war, und er nahm ein Taxi. Glauben Sie, dass der Mord etwas mit dem Diebstahl meiner Uhr zu tun hat? Die Besitzer des Hotels scheinen nicht gerade mit Geld gesegnet zu sein. Wer ist das schon? In jener Nacht, als sie bestohlen wurden, hatten sie da Besuch. So genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mir ist es egal, wen oder was sie auf ihr Zimmer bestellten, aber es könnte für die Ermittlungen nützlich sein. Jemand hatte eine Flasche Champagner in einem Eiskübel vor das Zimmer gestellt. Ich war angenehm überrascht und trank ein paar Gläser. Und plötzlich wurden sie müde. Es klopfte an die Tür. Eine Frau, ziemlich aufgedonnert. Sie fragte, ob ich ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte. Und Sie lehnten dankend ab? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass mir Hundeelend war. Und ich umfiel und benommen wieder aufwachte. Und da war die Uhr und mein Geld schon weg. Der Hotelbesitzer hat gesehen, wie eine Frau das Hotel betrat, kurz bevor der Deutsche ermordet wurde. Dann hätte ich ziemlich viel Glück gehabt. Ich müsste mich demnach großartig fühlen, aber ich fühle mich beschissen. In 2 Tagen treffe ich meinen Arbeitskollegen und dann möchte er seine Uhr wieder haben. Weshalb hat er Ihnen das teure Stück geliehen? Er ist finanziell am Ende. Er sieht den Gerichtsvollzieher öfter als seine Frau. Die ist abgehauen, möchte aber noch ein wenig Geld kassieren. Er gab mir die Uhr und einem anderen Kollegen seinen BMW. Ein Freundschaftsdienst. Wenn ich ihm jetzt aber erzähle, dass ich bestohlen wurde, dann wird er glauben, dass ich ihn hereinlegen möchte. Es war die Zeit gekommen, in der der Alkohol das Elend der Welt in die Münder der Trinker spülte, wo es verzweifelte Sätze formte. Ich hörte ihm nicht mehr allzu lange zu, nahm ein Taxi und fuhr zurück in das beinahe leere Hotel. Der junge Mann, der sich vor Insekten fürchtete, saß in einem Sessel und döste. Als ich mich an ihm vorbeischleichen wollte, wachte er auf. Ich habe auf Sie gewartet. Das ist nicht nötig. Ich finde mich in New York alleine zurecht. Ich habe nach Island gewechselt, aber es ist mir zu frostig. Keine Stechmücken und keine Fliegen, dafür klirrende Kälte. Haben Sie den Toten gekannt? Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten. Er war nicht sehr gesprächig. Das bin ich auch nicht. Wir sollten uns jetzt in unsere Gemächer zurückziehen. Ich habe die Frau gesehen, die zu dem Deutschen ins Zimmer ging. Haben Sie das der Polizei gesagt? Wieso sollte ich? Wer zu viel sagt, macht sich verdächtig. Die haben mich verhört wie einen Mörder. Immerhin waren wir die einzigen überlebenden Gäste. Vorgestern klopfte jemand an meine Zimmertür. Das kann vorkommen. Um 2 Uhr morgens? Eine verirrte Seele auf der Suche nach einer freien Toilette. Eine Frauenstimme. Sie sagte nur, hallo. Aber wie sie das sagte. Eindeutig? Sehr eindeutig. Doch sie blieben standhaft. Ich war zu müde. Hatten Sie Champagner getrunken? Die Flasche stand vor dem Zimmer. Ich dachte, das sei eine Aufmerksamkeit des Hauses, weil der Service ja ansonsten miserabel ist. Weshalb habe ich keinen Champagner gekriegt? Wer weiß, vielleicht sind Sie in dieser Nacht an der Reihe. Werden Sie standhaft widerstehen? Ich bin ledig, nicht katholisch und auch sonst einigermaßen gesund. Na dann, viel Vergnügen. Ich habe einmal dafür bezahlt. Mehr aus Neugier. Es war besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber tief in mir drin bin ich Romantiker. Noch tiefer in uns allen steckt das Tier. Und was ist, wenn die Frau den Deutschen ermordet hat? Er wurde erwürgt. Ich hatte einmal eine Freundin, die war stärker als ich, obwohl man es ihr nicht ansah. Er lächelte und gleich darauf gähnte er. Ich schloss mich ihm an und gähnte 2-mal. Wenig später standen wir im Lift. In New York war gerade die Feuerwehr unterwegs. Ich legte mich hin und die Sirenen entfernten sich langsam in der dunklen Nacht. Es war 3 Uhr morgens, als mich ein Geräusch weckte. Ich stand auf, lauschte und ging ein Geräusch im Flur zu hören. Als ich die Zimmertür öffnete, fiel ich beinahe über den Eiskübel und die Flasche Champagner. Im Zimmer starrte ich auf die Flasche, keine der großen Marken, und wartete. Es vergingen 10 Minuten, bis das Telefon klingelte. Na, wie schmeckt der Shampoos? Keine Ahnung, er steckt noch in der Flasche. Oh, das ist aber schade. Na, soll ich vorbeikommen und behilflich sein? Ich bin gern behilflich, nicht nur beim Trinken. Das glaube ich Ihnen gerne. Ist es nicht ein wenig spät für ein Date? Na, für so etwas ist nie zu spät. Ich kann in ein paar Minuten bei dir sein. Und wenn ich mich lieber alleine betrinke? Dann komme ich später und hole die Flasche ab. Sind Sie das Zimmermädchen? Ganz wie du möchtest. Für ein paar Scheine spiele ich dir das süßeste Zimmermädchen der Welt. Oder das teuflischste. Na? Ich bestellte die Dame aufs Zimmer. Es dauerte keine 5 Minuten, bis sie mir Gesellschaft leistete. Sie war durchaus ansehnlich, doch die Schminke verriet, dass sie ihre Teenagerzeit schon eine Weile hinter sich gelassen hatte. Weile, wir haben alle Zeit dieser Welt. Arbeiten Sie öfter hier im Hotel? Oh, lass uns jetzt nicht über die Arbeit sprechen. Sie sind schließlich im Dienst. Wie viel kostet mich das Vergnügen? Du kannst selber entscheiden, wie viel es dir wert ist. Haben Sie keine Angst vor Geizhälsen? Ich habe höchstens Angst vor einem trockenen Hals. Na los, schenk uns ein. Ich tat, wie mir geheißen, und wenig später hatte sie bereits das erste Glas geleert. Ich lenkte sie ab und leerte den Champagner in den Eiskübel. Sie war bereits ein wenig angeheitert und kicherte bei jedem zweiten Satz. Offenbar war sie nervös, denn es hielt sie kaum etwas neben mir. Immer wieder stand sie auf und ging im Zimmer auf und ab. So war es für mich ein leichtes, Glas um Glas in den Eiskübel zu kippen. So, ich werde mich ein wenig, frisch machen und mich umziehen. Nur gefällt es dir, wenn ich als Zimmermädchen zurückkomme? Können Sie überhaupt noch gehen? Oh, kann wunderbar gehen. Jetzt sofort, überall, wohin du willst. Soll ich noch einen Champagner mitbringen? Oh, danke, danke, aber ich hab genug. Nur nicht schlapp machen. Bin gleich wieder da. Hoppla. Sie stolperte über einen Stuhl und fing sich erst Tür wieder auf. Ich fügte mich in meine Rolle, breitete mich auf dem Bett aus und begann zu schnarchen. Keine 5 Minuten vergingen, bis jemand in mein Zimmer schlich. Durchsuch du seine Kleider. Ich schaue nach, ob er eine Aktentasche dabei hat. Was ist denn aufwachend? Ich habe die Dosis erhöht. Und wenn er stirbt? Ach, so leicht stirbt man nicht. Du musst es ja ja wissen. Was hätte ich tun sollen? Der Mann wurde ausfällig. Er schlug auf mich ein. Du weißt nie, ob sie das einlassen soll. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer ein Trottel ist, darf sich ruhig auch noch zum Depp machen soll. Wer A. Es war deine Idee, unsere Pensionskassenkeller in das Hotel zu investieren. Ich wollte ein Wellnesshotel eröffnen, keine Absteige. Es reicht. Hast du den Flug gebucht? In 3 Stunden sind wir weg. Oder auch nicht. Er ist aufgewacht. Er hat gar nie geschlafen. Wie ist das möglich? Sie müssten praktisch im Koma liegen. So wie Ihr Lockvogel. Gabriela verträgt einiges. Sie war früher Barmaid. Und deine Geliebte? Das interessiert jetzt niemanden. Die Polizei wird sich brennend dafür interessieren. Sie haben ihre Gäste systematisch ausgeraubt und einen deutschen Touristen ermordet. Das war Notwehr. Das war unnötig. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Das war seine Idee. Das ist wieder typisch. Früher war sie Mitglied der Sozialdemokraten und ging für Solidarität mit irgendwelchen Bauern in Südamerika auf die Straßen. Aber jetzt, wo ich auf deine Solidarität angewiesen wäre, distanzierst du dich. Vielleicht hat ihre Frau mittlerweile die Partei gewechselt. Wir hätten nur ein paar Jahre warten müssen. Meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten und reich. Leider habe ich kaum noch Kontakt zu ihnen, seit ich diesen Versager geheiratet habe. Ihr Gatte wurde wütend und seine Augen quollen aus den Höhlen, was in der Regel kein gutes Zeichen ist. Ich wandte ein paar Griffe an, die ich vor vielen Jahren einmal gelernt hatte. Wenig später saß Herr Spuler gefesselt auf einem Stuhl, bewacht von seiner Frau, während ich nach der teuren Uhr meines Klienten suchte. Als ich die Uhr in meiner Tasche befand, rief ich die Polizei. Den erstaunten Beamten entführte ich nach Bangkok. Üble Sache, Maloney. Kein Wunder, dass dieses Hotel nicht rentiert. Wer will sich schon einen solchen Krach anhören? Es gibt auch ruhigere Zimmer. In einem hört man die Geräusche von 1000 Beamten bei der Arbeit. Wenn nicht ab und zu einer husten würde, wäre es da totenstill. Was wissen Sie schon über die Arbeit zu berichten, Maloney? Sie gewinnen in einem seltsamen Wettbewerb eine Nacht in einem Hotel, bleiben dann aber 2 Nächte, weil Sie eine Leiche entdecken. Mitten in der Nacht gesteht Ihnen der Mörder seine Tat. Und am Schluss muss die Polizei 3 Leute verhaften. Wir aber können nicht einfach in Hotels herumliegen. Wir müssen Zeugen befragen und Verdächtige erschießen. Das war ein Scherz, Maloney. In Wirklichkeit befragen wir nämlich keine Zeugen. Das war doch gut, Maloney, oder? Ich habe in einem Buch gelesen, dass man einer Pointe nur dann noch eine Pointe aufsetzen darf, wenn die zweite Pointe mindestens so gut ist wie die erste. Es verging 1 Minute, ehe er sich vor Lachen krümmte und mir die beiden tollen Pointen noch einmal erzählte. Ich hörte artig zu und traf am Nachmittag meinen Klienten. Dieser war hoch erfreut, gestand mich jedoch im vergangenen Monat nichts verdient zu haben, was sich selbstredend auf mein Honorar auswirkte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Erlebnishotel, 3. und letzter Teil.